Ich finde es einfach, ich finde es super schade, weil es ist, wir hatten ja auch schon quasi zu der Zeit, wo wir eigentlich diese Hörfunkaufnahmen hätten machen sollen im Mai, immer mit dem Ausblick, dass es ja dann irgendwann mal dazu kommt, dass wir wirklich vor einem Mikrofon stehen. Und jetzt ist es halt wieder nicht so und das gefühlt überrascht mich nichts mehr. Also mich erschreckt es gar nicht mehr so sehr. Einfach so, wie ich die Zahlen beobachtet habe die letzten Tage und gemerkt habe, trotzdem nervt es mich voll. Entschuldigung, ich muss kurz was einwerfen. Wir können es ja nicht spüren, wir können es nicht sehen, wir können es nicht hören, Ja, weil wir können uns ja nicht mal angucken gerade. es ist ein bisschen beklommen, das kann ich sehr gut nachvollziehen, Ruth. Ihr sitzt da alleine in eurem Zimmerchen und sollt jetzt eine heiße Impro machen, ist schon klar. Es ist eigentlich, ist der Plan, dass wenn, sollten wir quasi ab morgen wieder ins Studio dürfen, dass wir dann wieder ins Studio gehen? Na, auf jeden Fall. Ja, Sofort. voll, nur dann ist es ja wahrscheinlich von der Audioqualität, sind das ja mit Sicherheit Welten. Check, check. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kann mich nicht hören. Reicht doch, dass wir dich hören. Bitte, können wir jetzt vielleicht. Ja, ist ja gut. Okay. Okay. Gut, dann los. Demo. Ja. Demonstration. Demonstration. Nein, Nein. Demo. Demontage. Demo. Der Dämmerung. Dämmerung. Nein, nein, nein. Dämon. Demontage. Demontage. Ah, Demokratie. Ja, Demokratie. Demokratie. Demokratie. Ja. Hier weiter, weiter, weiter. Passt damit, Hier passt weiter. Demokratie ist. Jawohl. Ja. Ja. Nein. Schön. Schön, ja. Nein. Ja, doch, schön, schön. Ja. Ja, Demokratie ist schön. Aber. Aber macht, ja. Macht, macht. Einmal. Einmal. Alle Macht geht vom Volk aus. Ja, ja komm, ja, nee, ja. Schön und gut, aber. Ja, wann denn? Jetzt. Und wie lange noch? Demokratie ist schön, macht aber viel Arbeit. Feature von Peter Schanz. Also ich weiß ja nicht. Wie bitte? Ist schon okay. Nee, was? Nicht wichtig. Sag schon. Ist schon komisch, der Titel irgendwie. Sehe ich auch so. Wieso? Der Titel wird dem Thema irgendwie nicht gerecht. Aber wieso? Naja, bitte. Ist schön, macht aber Arbeit. Viel Arbeit. Wie bitte? Viel. Macht viel Arbeit. Ja, aber macht's das nicht? Was? Na, Arbeit. Viel Arbeit. Sag ich doch. Und was heißt überhaupt schön in so einem Zusammenhang? Ich kenne das von Kunst. Was? Hä? Also mit Kunst. Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Das ist so ein Postkartenspruch auf dem Kühlschrank meiner Mutter. Soll also Demokratie Kunst sein? Wenn sie gelingen soll. Weil sie viel Arbeit macht. Ey, das war doch so ein Comedian. Wer? Ja, der mit dem Spruch ist schön, macht aber viel Arbeit. Es ist so ein bayerischer. Wie. Ah. Nee, früher, da gab es noch keine Comedians, nur Komiker. Valentin. Ja, Valentin, Karl Valentin. Muss ich den kennen? Nee, musst du nicht, aber lohnt sich. Jetzt hört mal auf. Zurück auf Los. Schon die alten Griechen. Und die alten Griechinnen. Da bin ich mir nicht so sicher. Schon im alten Griechenland wussten die Menschen, was gut ist. Alle Macht geht vom Volke aus. Alle Menschen sind gleich. Die Gewalten sind geteilt. Jeder kann seine Meinung sagen. Moment, wartet. Ganz kurz, Leute. Aber das stimmt ja nicht ganz. Stimmt. Was war mit Kindern und Sklaven? Ja, und Frauen zum Beispiel. Die Regierungen können Wahlen auch verlieren. Und jetzt zu heute. Notiz Nummer 1. Überschrift, keine Ahnung. Ein Freund von mir hat mal auf die Frage gesagt, was denn Demokratie für ihn bedeutet. Hat er gesagt, keine Ahnung. Ich so, hey, wie jetzt? Sag mal. Er meinte halt ehrlich gesagt, er weiß nicht, was Demokratie ist, weil weil in seinem Land, aus dem er kommt, da gibt es keine Demokratie. Und kaum als er hergekommen ist und er dachte, ja, Demokratie bedeutet, du kannst alles frei sagen, was du willst, alles ist frei, die Zeitungen, die Presse, du kannst auf der Straße einfach deine Meinung einfach frei äußern. Und dort, wo er herkommt, ist es halt nicht der Fall. Er meinte 0%. Du kannst null sagen, was du willst. Deswegen ist er ja auch hier nach Europa geflüchtet. Aber die Leute sind ihnen dann halt die anders begegnet und haben gesagt, was willst du? Und er so, ja, ich will frei meine Meinung sagen dürfen. Das ist ja sein Demokratieverständnis. Das ist ja das Demokratieverständnis. Und die Leute haben ihn halt dann geantwortet, kannst du nicht. Also wie, warum? Die anderen, nein. Sehr aggressiv sind die dann gegen ihn vorgegangen. Und du kannst nicht deine Meinung sagen. Das darf man ja hier nicht mehr. Man darf hier seine Meinung in diesem Land nicht sagen. Also darfst du das auch nicht. Und das ist halt der Punkt, weil die sagen das ja. Also sie sagen ja alles, was sie nicht sagen dürfen eigentlich. Und sie sagen viel mehr solche Sachen, was sie eigentlich nicht dürfen sollten. Da kommt ja keine Polizei und sagt Schluss jetzt oder so. Klar sagt er dann, dass er es nicht versteht, was dann Demokratie ist. So, verstehe ich ja auch nicht. Kriterien für Demokratie. Na schon, Meinungsfreiheit auf jeden Fall. Pressefreiheit. Freie Wahlen. Freiheit. Gleichheit. Mehrheit. Mehrheit. Schwesterlichkeit. Ja, Brüderlichkeit auch. Schutz. Schutz der Grundrechte, Schutz der Bürgerrechte, der Menschenrechte. Schutz vor Willkür, Schutz vor Unrecht. Schutz vor Minderheiten. Schutz von. Ja, Schutz von Minderheiten. Danke. Gerne. Also wenn ich mal meine Meinung frei äußern darf, ich meine, wir sollten uns hier nicht zu lange selbst genug sein, auch wenn wir uns noch so raffinierte Gedanken machen. Also? Lasst uns ein paar praktizierende Demokratinnen befragen. Wir befragen Karin Prien. Karin Prien, Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur in der Landesregierung Schleswig-Holsteins. Geboren 1965 in Amsterdam. Seitdem ich politisch denken kann, hat sich die Gesellschaft ständig geöffnet. Die Gesellschaft hat sich ständig pluralisiert. Die Entwicklung zur Individualisierung ist immer weiter vorangeschritten. Und was wir, glaube ich, aus dem Blick verloren haben, ist die Bedeutung des Verbindenden, des Gemeinsamen, der gemeinsamen Werte. Und insofern kann man schon sagen, haben wir vielleicht die Entwicklung nicht wirklich bis zu Ende gedacht. Wir haben schon Demokratie als was Selbstverständliches in dem Sinne verstanden, als dass wir uns kaum vorstellen konnten, dass wir sozusagen wieder einen Rollback bekommen mit Blick auf Liberalisierung und Emanzipationsentwicklung. Wir befragen Luise Amtsberg. Luise Amtsberg, Abgeordnete des Deutschen Bundestages für den Wahlkreis Kiel. Geboren 1984 in Greifswald. Ich glaube, dass Demokratie sich verändert hat, also auch demokratische Beteiligung, auch sozusagen die Erwartungen von Bürgerinnen und Bürgern sich verändert haben gegenüber Politik und dass das jetzt ein großer Aushandlungsprozess ist, wie es künftig laufen sollte und ja auch gerade die jüngere Generation, das erleben wir ja ganz massiv, eben sich auch deutlich mehr einbringt, als es zum Beispiel in den vergangenen Jahren der Fall war. Und Waltraud Meyer. Waltraud Meyer. Bürgermeisterin der Gemeinde Neuwittenbeck im Amt Dänischer Wohlt, Landkreis Rendsburg-Eckernförde, geboren 1958 in Tetenhusen. Ich glaube, wir haben einen Umbruch dadurch, dass Menschen sich sehr verändert haben. So diese Strukturen, wie wir sie früher hatten, dass man sich langfristig gebunden hat in einer Partei und dort mitgearbeitet hat und letztlich auch vielleicht irgendwann in die Gemeindevertretung oder in die Ausschüsse gegangen ist, die sind nicht mehr so präsent. Dafür ist es mehr so, dass die meisten Menschen ihre Meinung sagen übers Internet, sie geben sie kund dort und die Parteien haben sich meiner Meinung nach nicht genug darauf eingestellt, die etablierten Parteien. Und da reibt sich das alte System im Moment mit dem neuen und man hat noch nicht ganz genau so diesen Punkt gefunden, wie man das beides zusammenbringt, meiner Meinung nach. Vielleicht sollte man noch hinzufügen, Meyer ist SPD, Prien ist CDU und Amtsberg ist Bündnis 90 Die Grünen. War das jetzt wichtig? Ich denke doch. Und wofür genau? Das werdet ihr schon sehen. Und lass uns auch mit Stine Mark reden. Aha. Doktorin Stine Mark, geschäftsführende Leiterin des Instituts für Demokratieforschung an der Universität Göttingen. Geboren 1983 in Rostock. Na dann. Stichwort Politikverdrossenheit, das ist ja schon immer ein Kennzeichen von allen möglichen Demokratien gewesen, dass nicht immer alle mitmachen. Ich finde, es ist völlig in Ordnung, wenn sich gewisse Leute einfach nicht interessieren und nicht mitmachen wollen. Dazu kann man ja auch keinen verpflichten. Verdrossenheit? Insofern haben wir ja nach einer relativ ruhigen Phase auch gesellschaftlicher Debatte beobachte ich ja, dass Politik auch in Alltagsgesprächen, sei es am Arbeitsplatz, sei es unter Freunden und Kollegen, ja seit einiger Zeit wieder eine größere Rolle, einen größeren Raum einnimmt. Liberal, illiberal. Es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass die liberale Demokratie überall in der Welt unter Druck gerät, dass es Tendenzen gibt zu sogenannten illiberalen Demokratien. Für mich ein Widerspruch in sich, aber wenn wir nach Ungarn schauen, wenn wir in die Türkei schauen, wenn wir in die Vereinigten Staaten schauen, wenn wir nach Großbritannien schauen, wenn wir die Bewegungen in Frankreich uns anschauen. Und alles das ist ja ein Ausdruck dafür, dass Menschen sich in einer globalisierten Welt, die durch Digitalisierung zunehmend geprägt ist, stark verunsichert fühlen, nach Orientierung suchen und da geschlossene Weltbilder, weniger anstrengende Formen von Demokratie, eine gewisse Attraktivität zu haben scheinen. Weniger anstrengende Formen von Demokratie? Da ist auf jeden Fall eine große Spannung, auch eine große Unzufriedenheit in diesem Land. Und die Unzufriedenheit, nehme ich zumindest so wahr, erwächst aus einem Misstrauen gegenüber Politik. Weil viele Prozesse, die entschieden hätten werden müssen, nicht transparent genug gemacht wurden, das ist immer so der Vorwurf, oder einfach auch viele Entscheidungen nicht ordentlich kommuniziert wurden. Ja, ich finde auch, wenn man jetzt guckt, irgendwie, wie es gerade in Griechenland aussieht, die Freunde von meinen Eltern reden oder wenn als wir mal neulich in Athen waren und so und ich dann da im Taxi saß und so und was es da für Gespräche gibt und Leute, die dann lieber eine Diktatur hätten, weil dann würde alles wieder richtig werden und auf jeden Fall radikal wählen, entweder rechtsradikal oder linksradikal, solange es nicht demokratisch ist. Da merke ich schon so, wie gut es uns eigentlich geht in Deutschland, obwohl wir unglaubliche Probleme haben. Gerade, finde ich, mit der Polizei. Insofern sind wir jetzt in einer Situation, wo wir sowohl nach innen die Grundlagen unseres liberalen Systems verteidigen müssen, aber eben auch in einem internationalen Wettbewerb der Systeme stehen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Situation, dass einfach Themen neu gekommen sind, also neu in Anführungsstrichen, Themen relevanter geworden sind, wie zum Beispiel der Klimaschutz, und da eben sich jetzt eine ganze Generation auftut, zu sagen, ihr habt es einfach verschlafen die letzten Jahre und jetzt wollen wir, dass ihr zügig, zeitnah, sofort Maßnahmen ergreift. Ihr habt einfach auf Kosten unserer Generation Politik gemacht, wart ignorant, habt nicht gesehen, welche Probleme da auf uns zukommen. Das im Übrigen auch zu Verdruss führt. Ja? Also es sind zwar sehr politische Menschen, aber es heißt nicht unbedingt, dass sie sagen, ja, wir glauben, dass die Demokratie das alles richten kann und dass das beste Modell ist. Die das sogar offen auch in Frage stellen, wenn sie merken, dass ihre Forderungen nicht ernst genommen werden. Und wenn man sich aber dann so bezogen auf Nachhaltigkeit oder auch Klimawandel und so die Gesetze anguckt, passiert halt, glaube ich, politisch viel zu wenig, auch wenn der Aufschrei in der Bevölkerung relativ groß ist mittlerweile. Vielleicht, dass überhaupt die Möglichkeit da ist, dass so eine große Partei so viel Aufmerksamkeit und so viel Zustimmung bekommt wie die Grünen, dass in Russland lacht dich jemand aus, wenn du sagst, ich werde ständig von meiner Familie ausgelacht, wenn ich sage, ich esse kein Fleisch. Zudem noch, ich bin vegan. Die lachen mich aus und sagen, du bist nicht normal. Also die mit Klima noch zu überzeugen, es ist wie, als würde ich Trump überreden, seine Haare grün zu färben. Also wir beobachten ein gesteigertes Interesse an unserer Gesellschaft, an Politik, an Demokratie, an dem gemeinschaftlichen Zusammenleben. Das ist erstmal gut, wie ich finde. Natürlich bedingt das auch in Teilen eine stärkere Polarisierung und eine abnehmende Bereitschaft, auch einander zuzuhören und auch auf Argumente der anderen zu achten. Das ist etwas, was ich schon schwierig finde. Notiz Nummer 2. Überschrift. Angst ist ein schlechter Ratgeber, sagt mein Opa. Klar ist das schlimm. Angst. Da klaut einer einen LKW und brettert damit in den Weihnachtsmarkt. Das ist schlimm, das ist Terror, das ist gar keine Frage. Also gibt's in der Folge dann noch mehr Kontrollen. Angst. Immer mehr Kontrollen. Kontrollen ohne Ende. Zumindest an bestimmten Orten. Razzien. Immer mehr Razzien. Alltag ist längst geworden. Ein faktisches Eintrittsverbot in normale Clubs für nicht-biodeutsche Deutsche. Shisha-Bars. Clubs. Wettbüros. Ich frage meine alten Freunde aus der Schulzeit. Hey, mögt ihr das? So kontrolliert zu werden? Meine Freunde sagen, dass Kontrolle ja... Kontrolle ist besser. Habt ihr Angst, dass etwas passiert? Angst. Wenn ich auf Bürgerinnen und Bürger treffe, die sagen, ja, aber ich habe wirklich Angst, dass die Flüchtlingskrise uns überfordert, dass es zu viele werden. Ich habe auch ein bisschen Angst vor Menschen muslimischen Glaubens oder so. Dann setze ich mich hin und rede mit denen darüber und frage, wo kommen diese Ängste her? Habt ihr eigentlich Kontakt? Aber wovor habt ihr Angst? Vor dem nächsten islamistischen Überfall. Und dann auch die Angst vor der Zerstörung der Umwelt. Und Angst vor Atomkraft. Angst vor der Ansteckung. Angst vor Krieg, Angst vor Unruhen, vor Arbeitslosigkeit. Angst vor Wohnungsnot. Angst vor dem Schwinden des Wohlstands. Und vor der neuen Windkraftanlage. Ich frage mich, wie leben die Brüder und Schwestern mit ihrer Angst in solchen Ländern, wo jede Woche ein Selbstmordattentäter in einen Markt fährt? Angst vor Verarmung, Verelendung, Vereinsamung. Ich frage mich, wem nützt die Angst? Angst vor dem Fremden, Angst vor Weimarer Verhältnissen. Und außerdem die Angst vor dem großen Wertezerfall. Vor der allgemeinen Sinnlosigkeit. Ich frage mich, wo sitzen die ganzen Angstlieferanten für die große Angst, kleine Angst? German Angst. Angst vor allem. Vor allem Angst. Meine Freunde tauschen ihre Freiheit weg und denken, sie kriegen Sicherheit dafür. Meine Freunde geben alles her, was sie haben. Erst auf Facebook, Insta, Twitter und den Rest bei den Kontrollen in den Shisha-Bars. Und damit sich dort keine islamistischen Weihnachtsmarktattentäter mehr zusammenrotten. Und natürlich rottet sich dann keiner mehr. Es hilft. Ja. Und dann? Dann stürmt so ein kranker Nazi in die Shisha-Bar? Und ermordet die Gäste. Einfach so. Was für eine fürchterliche, elende Scheiße. Und jetzt? Jetzt muss ich zugeben, dass auch ich Angst habe. Wenn auch vor den Nazis. Ganz häufig erlebe ich, dass ich sozusagen ein Argument bringe und dann gibt es Gegenwehr. Und dann wird sofort gesagt, sehen Sie, Frau Amtsberg, Sie nehmen unsere Sorgen nicht ernst. So, ja. Und dann stehe ich da und sage, okay, aber ich habe doch mit einem Argument geantwortet. Das heißt, das ist ja das demokratische Geschäft. Argument gegen Argument. Das heißt nicht, dass man nur zuhört, wenn man derselben Meinung ist, sondern der Streit um das Richtig und Falsch, um das Machbare und Nichtmachbare, um die Grenzen, das ist doch das tägliche Geschäft der Demokratie. Das Machbare, das Nichtmachbare. Insgesamt ist das alles aber auch Ausdruck eben dieses Bedürfnis nach klaren Verhältnissen, nach geordneten Verhältnissen, nach einer Zeit, in der die Dinge noch geordnet waren, die Geschlechterrollen geordnet waren, die gesellschaftlichen Verhältnisse vermeintlich geordnet waren. Und das hat auch so einen starken Retro-Charakter. Die Zeiten waren nie so, wie sie da gezeichnet werden. Ich finde, das ist auch was wir ernst nehmen müssen. Naja, man muss aber auch mitbedenken, dass die O-Töne alle vor der Corona-Krise aufgenommen wurden. Und dass ich glaube, dass die Ängste jetzt, mitten in der Corona-Krise, ganz andere sind. Oder? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass jetzt durch die Corona-Pandemie ich plötzlich eine ganz konkrete Angst habe, dass wir, ja, dass unsere Demokratie irgendwie flöten geht und dass wir irgendwie so Stück für Stück aber immer mehr so entmündigt werden und dann, ja, vielleicht... Weil es Ausgangssperren gibt, ja, und weil es... voll, weil es Ausgangssperren gibt. Sperrstunden, weil plötzlich dir Politiker sagen, was du machen sollst, wo du hinfahren sollst oder nicht hinfahren sollst. Also fühlst du dich sicher mit den Entscheidungen, die getroffen werden, oder hast du das Gefühl, dass die alle demokratisch sind? Also ich glaube, ich habe eher Angst, dass andere Dinge hinten runterfallen, also die Klimakrise oder eben auch Integration, und dass das Themen sind, über die nicht mehr so gesprochen wird, Davor habe ich eher Angst. Ich habe auch Angst, dass dieses Land so weit nach rechts rutscht, dass ich hier keine Zukunft mehr habe oder mein Kind eben nicht in so einer friedlichen Umgebung wie ich groß werden kann. Davor habe ich auch große Angst, ja. Da möchte ich auch, dass die ernst genommen werden. Insofern ist keine Legitimation für die andere Seite, aber man muss, glaube ich, schon erstmal zur Kenntnis nehmen, dass die Welt komplex geworden ist. Wie können wir einen mündigen Bürger wollen, wenn der aber die Prozesse nicht versteht? Weil wir es vielleicht nicht gut genug vermitteln oder weil wirklich viele Dinge einfach auch nicht mehr in unserer Hand liegen. Mir geht es nur darum, dass man in dem Moment wach sein muss dafür, dass es natürlich in einem demokratischen Projekt unterschiedliche Ansprüche gibt und man mit Ausgrenzung dieser Ansprüche überhaupt gar nicht weiterkommt. Sind Bedürfnisse da, die auch einen Anspruch haben, gehört zu werden im Sinne von, nehmt mich doch mal mit meinen Interessen ernst. Wenn ich als Demokratin nicht mehr gesprächsbereit bin, bin ich eigentlich keine Demokratin mehr. Notiz Nummer 3. Überschrift: Auf das Engagement kommt es an, sagte meine Lehrerin. Ich bin auf eine richtig gute Schule gegangen. Und ich habe auch eine richtig tolle Englischlehrerin gehabt. Die war so richtig engagiert gegen große Chemiekonzerne, gegen Düngemittel, gegen Gentechnik und das Ganze. Ja, die hat auch immer so Vorträge gehalten und uns informiert. Und dann sind wir auch irgendwann mal alle zusammen auf so eine Demo gegangen. Ich war dann auch gegen Gentechnik, Düngemittel, Atomkraft und so weiter. 1, 2, 3, 4. Für das Klima laufen wir. Ich bin mitgelaufen. Ich fand es toll, ich war dabei. Banken retten, das geht fix. Für die Umwelt tut ihr nix. Genau, das war meine Meinung. Und ist es ja auch immer noch. Abschalten, abschalten, abschalten. Naja, nach dem Abi wollte ich erstmal verreisen. Und um verreisen zu können, musste ich erstmal jobben. Und ich finde es eigentlich immer schon so richtig lustig, was Leute dann so aufzählen, als was sie dann früher gearbeitet haben. Irgendwie so, ja, weiß ich auch nicht, Taxifahrer, Nachtportier, Schweinehälftenträger im Schlachthof und so eine Sachen eben. Ja, ich habe viel gekellnert in der Zeit und ich habe auch so Promotion-Jobs gemacht, wo man dann so rumläuft und so Häppchen verteilt. Naja, und dann habe ich gemerkt, ich bin eigentlich genauso eine falsche Sau wie alle anderen. Ja, ich hatte einen Job, der war super gut bezahlt. Ich war einfach, ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das so richtig gebraucht habe oder so. Aber ich wollte halt einfach nicht, dass meine Eltern alles bezahlen müssen. Ja, ich wollte einfach für mich selbst aufkommen. Ja, und dann habe ich mich einfach richtig kaufen lassen. So richtig. Der Job war in einem Atomkraftwerk. Wehrt euch, leistet Widerstand. Wir haben da irgendwas Neues eingeweiht. Ich weiß, es klingt jetzt so mega Klischee, aber das war halt so. Ich war jetzt bei den Leuten, gegen die ich auf der Straße war. Gegen das Atomkraftwerk im Land. Und ich habe an diese Leute Häppchen verteilt und Champagner eingeschenkt. Schützt die Welt, nicht das Geld. Das war alles falsch. Alles falsch. Die Reden, die sie geschwungen haben und ich mit meinem Häppchen-Tablett. Ja, und da waren diese Tomätchen drauf, die alle so genau gleich aussehen. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht doch ein bisschen rebellieren? Wir wollen kein Reaktorwasser. Na, habt ihr eure Tomätchen auch im Reaktorwasser gezüchtet? Und dann habe ich mir gesagt, nee. Das bringt doch jetzt auch nichts, das um so einen Spruch fallen zu lassen. Du bleibst trotzdem einfach nur eine falsche Sau. Ja, und ich habe mich gefragt, was heißt das für so eine Demokratie, wenn wir denken, wie wir können was bewegen, wenn wir denken, wie wir können auf die Straße gehen und können so leben, wie wir wollen oder anders leben und dann verteilen wir Champagner an falsche Säue. Dann habe ich mich so geschämt. Und dann habe ich mir geschworen. Nie wieder. Und jetzt tu etwas. Und dann habe ich beschlossen, einfach wenigstens erstmal diese ganzen Nestlé-Produkte nicht mehr zu kaufen. Und auch Nespresso, Vittel und ja. Demokratie gibt dir eine Freiheit, wo du im Alltag einfach Stellung beziehen kannst. Und dann kaufst du diesen ganzen Scheiß eben nicht mehr. Verzicht. Genau. Und mit meinem Geld aus diesen Jobs war ich dann auf Kuba. Da sind die Supermärkte leer. Da sagt dir der Staat, worauf du verzichtest. Der Staat übernimmt die Entscheidung. Ja, die ich in der Demokratie als Individuum treffen kann. Mein lächerlicher KitKat-Verzicht. One, two, three. What's the meaning of democracy? Aber irgendwas muss sie doch angetrieben haben. Mein Vater war einfach die beste Demokratieschule, die man bekommen konnte. Er hat immer gesagt, weiß um dein Privileg, frei reden zu dürfen, ohne dass dich dafür jemand in den Knast steckt. Dann muss ich sagen, bin ich wohl Spätzünderin. Ich bin ganz spät in die Politik gekommen. Eigentlich da über den Umweg, Elternbeirat, Kindergartenbeirat und so weiter. Und letztlich dann in einem Ausschuss gelandet, erst als bürgerliches Mitglied und dann in der Gemeindevertretung. Mein Vater hat mir dann erzählt, dass er eben im Gefängnis saß, zu Unrecht. Da haben wir natürlich drüber geredet, weil für mich war das als Kind, wie kann der liebste Mensch auf der Welt jemals im Gefängnis gesessen haben? Er hat niemandem was getan. Was war der Grund? Die Idee der Demokratie ist, dass wir unendlich viel gewinnen, wenn wir einander erfolgreich vor dem Schlimmsten schützen. Wer hat es gesagt? Judith Sklar. Und er hat es eben auch immer wieder betont. Ja? Demokratie, das Land, in dem wir jetzt leben, ist das bessere Modell, weil man eben denken, hinterfragen, sagen kann, was man möchte unter bestimmten Einschränkungen. Und das ist ein Privileg, das hast du nicht geschenkt bekommen, das haben Menschen erkämpft. Ich bin ja sozusagen in der Nach-68er-Zeit zur Schule gegangen und da war irgendwie, das war schon noch sehr männlich geprägt. Auch die 68er-Zeit war ja nicht per se eine Frauenbewegung. So dass das eher ungewöhnlich war und ja, dann hat sich das so weiterentwickelt. Irgendwann war ich dann auch Schülersprecherin und irgendwann habe ich auch angefangen, mich politisch dann in einer Jugendorganisation zu engagieren. Ich finde ehrlich gesagt, Demokratie ist ja nicht nur irgendwie wählen zu gehen, sondern auch wie man so täglich irgendwie lebt. Also was man einkauft, was man isst, wie man irgendwie wohin fährt oder liegt oder so, das hat auch ganz viel mit seinem eigenen politischen Verständnis irgendwie zu tun. Und in meiner Blase kümmern wir uns alle irgendwie darum und fliegen nicht und essen vegan und so. Aber ich weiß gar nicht, ob Deutschland da so viel besser steht als andere Länder. So. Meine Eltern haben den größten Teil ihres Lebens nicht frei leben können. Und ich kannte es gar nicht anders. Ja, für mich war das sozusagen qua Geburt ein Geschenk. Und deshalb ist das Ziel, das zu verteidigen, eben auch eines meiner Hauptantreiber. Notiz Nummer 4. Überschrift. Woher kommen wir? Eigentlich bin ich ja schon für Demokratie, klar, aber irgendwie glaube ich nicht wirklich dran. Weil ich finde, man kann sich nicht wirklich frei entscheiden. Man kann sich eigentlich schon frei entscheiden, aber diese freie Entscheidung ist ja doch voll vorgeprägt. Sie wäre doch eigentlich eine andere, als sie ist, diese Entscheidung, wenn man sie pur nehmen würde. Aber das geht ja nicht, weil zum Beispiel Werbung jetzt. Die versuchen ja einem beizubringen, dass die Sachen gut sind. Und dann glaubt man dran und dann kauft man es oder wählt es. Du musst der Werbung nicht auf den Leim gehen. Nee, ich fall da doch schon öfter noch drauf rein. Weil zum Beispiel, wenn jetzt was Neues Veganes rauskommt, zum Beispiel neuer veganer Joghurt, dann kaufe ich den einfach. Und zwar einfach schon, weil ich interessiert bin. Weil du interessiert bist? Es ist doch alles auch immer so trendbezogen. Also alles, also zum Beispiel, dass man jetzt die Grünen wählt. Das meine ich überhaupt nicht wertend. Ich wähle die auch, aber es gibt vielleicht Leute, beziehungsweise viele Leute, die es nur tun, weil es viele andere tun, was ja nicht verkehrt ist, weil das ist gut für die Leute, die es wirklich meinen, aber na, ich weiß nicht. Aufrichtige Demokratie macht eben Arbeit. Das ist für mich nicht aufrichtige Demokratie. Aber hey, willst du alleine die Prinzessin auf der Erbse sein? Deiner aufrichtigen, freien, guten, wahren, schönen, trendunabhängigen Entscheidung? Nein, ja, doch, nee, das ist gut, wenn die Leute dem Trend nachgehen, wenn es ein guter Trend ist, klar. Aber wer entscheidet darüber, dass es ein guter Trend ist? Und was, wenn der Trend plötzlich ein anderer ist und nicht mehr gut und trotzdem laufen ihm alle hinterher? Und dann war es vielleicht jetzt der Trend, die AfD zu wählen. Unsere sogenannte freie Entscheidung ist doch so sehr geprägt von unseren Eltern, von Mitmenschen, von Freunden und sonst was, so dass eine Entscheidung, die wirklich wahrhaftig aus uns herauskommt, vermutlich eine andere wäre. Es reicht ja schon, wenn ich zwar ich selbst wäre, aber doch woanders aufgewachsen bin. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Wer sind wir? Und was ist mit jenen Menschen, die sind, wer sie sind, weil sie da und da aufgewachsen sind und nun aber Nazis sind, weil sie eben dort aufgewachsen sind, wo sie aufgewachsen sind. Oh Mann, du musst dich auch schon mal entscheiden. Für oder gegen das entscheiden, wo und wie du aufgewachsen bist. Bleiben oder gehen oder ändern. Weil wir niemals wirklich wissen werden, ob wir das, was wir sind, wegen oder trotz unserer Eltern geworden sind. Und deshalb sollten wir aufhören, uns hinter unserer Kindheit zu verstecken. Na danke, wie schön, dass wir darüber geredet haben. Reden hilft. Und warum dauert das alles immer viel zu lange? Manche Sachen brauchen auch einfach ihre Zeit, bis sie dann, sag ich mal, gereift sind, bis man wirklich eine Entscheidung treffen kann. Ne? Demokratie ist schön. Mach. Ja, habe ich schon gehört. In den politischen Gremien, das dauert einfach immer ein bisschen länger. Also wenn jemand so einen Antrag stellt und der geht durch die Gremien, das ist dann gut ein halbes Jahr, bis es dann überhaupt zu irgendeiner Entscheidung kommt. Manchmal sogar ein Jahr, bis es dann so entschieden wird. Und dann muss es ja auch noch umgesetzt werden. Also ich glaube, diese Entscheidungsprozesse oder die Dauer der Entscheidungsprozesse ist den Menschen nicht mehr klar. Also was wir ganz oft erlebt haben, ist ein gewisses Anspruchsdenken, wenn sich Leute engagieren in Zivilgesellschaft, in Vereinen, in was auch immer, oder beispielsweise gegen den Bau von Stromtrassen in ihrem Ort, dass dann ganz oft das Bedürfnis da ist, naja, jetzt habe ich doch mit dem Politiker gesprochen und habe ihm erzählt, wie es ist, jetzt erwarte ich doch, dass er das genauso umsetzt. Der richtige Zeitpunkt für Ungeduld? Und diese Vorstellung davon, dass es heterogene Interessen gibt und dass im Idealfall in einer Demokratie auch diese heterogenen Interessen eingespeist und moderiert werden und ausgehandelt werden. Diese Vorstellung ist, so beobachte ich das zumindest, bei den Leuten, die sich für Politik interessieren, sehr unterentwickelt. Wer nur seine eigenen politischen und kulturellen Ideen mag, aber nicht die Vorstellung, dass über diese öffentlich diskutiert wird, ist kein Demokrat. Und wer hat das gesagt? Das hat Jan-Philipp Remtsmar gesagt. Notiz Nummer 5. Überschrift: Nazis nicht kleinreden, aber auch nicht überdramatisieren. Rechtsextremismus, der ganz offen die Demokratie nicht nur in Frage stellt, sondern bekämpft. Und wo man ganz klar auch sagen muss, dass Politik in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten natürlich diese Gefahr auch kleingeredet hat. Das habe ich erst in der Stadt gelernt, dass man aktiv sein kann und soll und muss. Auf dem Land, im Dorf, da hat man viele Probleme gar nicht und auch nicht den Freundeskreis. Mein Engagement bei dieser NGO ist deshalb noch ziemlich frisch. Ich bin da eingestiegen, weil ich immer schon gerne und viel gemeckert habe. Und andererseits, weil ich mit meinem Studienfach manchmal mehr und manchmal weniger zufrieden bin. Also meistens fühlt es sich richtig an und manchmal auch richtig gut. Aber es fühlt sich eben auch an wie eine Sache, die ich nur für mich tue. Das ist ja auch richtig und schön, einerseits. Aber dann auch wieder ein sehr egozentrisches Studium, sehr um sich selbst kreisend. Und als ich mir dann anschaute, was all meine Freunde so machen und wie viel die neben der Uni noch politisch und gesellschaftlich aktiv sind, da habe ich mir gesagt, du kannst nicht immer nur um dich selbst kreisen. Und habe dann beschlossen, okay, da mache ich etwas außerhalb, damit sich mein Bedürfnis, etwas in der Gesellschaft zu leisten, für mich selber mehr erfüllt. Ja, nun sieht es aber in unserer Gesellschaft im Augenblick ja eher Also was ich gut und richtig finde, ist, dass wir in unserer Demokratie den Rechtsstaat haben. Dass es Instanzen gibt, auf die man sich berufen kann und meistens auch verlassen. Also im Prinzip finde ich es auch richtig und demokratisch, dass sich unsere Parteienspektrum so weit auffächert, wie es das aktuell tut. Bedeutet aber auch, dass es schmerzhaft ist zu sehen, dass es eben auch extrem nach außen ausschlägt. Also zurzeit vor allem ja nach rechts. Nun ist die Vielfalt ja Teil der Demokratie, zu der ja eigentlich gehört, dass es auch Leute gibt, die anderer Meinung sind. Solange es nicht verfassungswidrig wird. Ja, solange es im Rahmen bleibt, im Rahmen der Demokratie, müssen wir es aushalten. Aber es ist schon kritisch, es ist sehr kritisch, finde ich, weil es ist so verdammt groß, diese graue Zone. Müssen wir es aushalten? Naja, wenn das auch zur Demokratie gehört. Ich finde das schwierig. Ich finde das sehr, sehr schwierig. Das ist ein ganz schmaler Grat zwischen Überdramatisieren und Verharmlosen. Benennen, was Sache ist, was rechte Sache ist, es aber trotzdem nicht überbewerten. Nazis nicht kleinreden, aber auch nicht größer machen. Ich finde das einfach richtig, richtig schwierig. Arbeit. Aber sie muss gemacht werden. Den Rechtsextremismus bekämpfen. Und so bekämpfen, dass er sich nicht für noch wichtiger halten kann, als er ist. Was wir jetzt erleben, immer mehr gewaltvolle Übergriffe, immer mehr Tote auch durch Rechtsextreme. Und das macht ja keinen Halt mehr. Noch nicht mal mehr vor Politikern, die einfach nur versuchen, in ihrer Kommune eine vernünftige Flüchtlingspolitik zu machen. Und das sind definitiv Versäumnisse der vergangenen Jahrzehnte. Arbeit. Hass oder Hetze oder konkrete Drohung sind ja welche, die man ins Familienleben irgendwie einfließen lassen muss, weil man zumindest gucken muss, kann man sich eigentlich genug schützen? Ist mein Job zu gefährlich für meine Familie? Kann ich das noch rechtfertigen? Und es gab tatsächlich bei mir einen Punkt, wo ich überlegt habe, aufzuhören, also zu sagen, ich kann das nicht mehr und will mir zumindest offen Gedanken machen, ob das noch für mich vertretbar ist. Müssen wir es aushalten? Und es war dann tatsächlich der Einzug der AfD, also der drohende, in den Deutschen Bundestag, wo ich gedacht habe, also jetzt doch erst recht, oder nicht? Weil konkreter kann ich ja an der Zukunft meines Kindes gar nicht mitarbeiten als genau dort. Demokratie ist schön. Wir haben zwar mit dem Grundgesetz eine Verfassung, in der man sich sehr viel Gedanken darüber gemacht hat, wie man sozusagen den Wesenskern des Systems sichern kann gegen Extremisten, aber selbst die bedarf immer wieder der Erneuerung. Und auch jede Generation muss aufs Neue ihre Interpretation liefern. Und da wollte ich schon mittun. Macht aber viel. Weil es ja etwas ist, was von den Bürgerinnen und Bürgern ausgehandelt werden muss. Und zwar im Grunde genommen jeden Tag, aber zumindest regelmäßig aktualisiert. Es wird keinen Zeitpunkt jemals geben, in der Demokratie an einem guten Punkt ist und wo man sagen kann, jetzt haben wir es über den Berg geschafft, jetzt läuft das einfach. Es ist nicht irgendwie so ein Prozess, der in der kindlichen Sozialisation abgeschlossen ist und da kann man hoffen, dass sich das durchzieht und ist einmal guter Demokrat, immer guter Demokrat, sondern das ist etwas, was beständig in Kommunikation miteinander sich auch erarbeitet werden muss, weil ja ständig sozusagen die Richtung der Gesellschaft auch diskutiert werden muss. Wir sind nie am Ende. Wer das Gefühl hat irgendwie oder haben möchte, ich möchte irgendwann mal so fertig sein damit, ja, der muss sich auf eine herbe Enttäuschung einstellen. Das ist die Arbeit an der Demokratie. Viel Arbeit. Tägliche Arbeit. Und das ist auch richtig so. Richtig so. Richtig so. Also ich habe ganz ehrlich, ich habe 1984 vor, weiß ich nicht, in der Schule, im Englischunterricht gelesen. Und da wird davon gesprochen, dass die Welt komplett erkaltet ist, dass es keine zwischenmenschlichen Beziehungen mehr gibt, dass ein Virus draußen um sich geht und die Leute alle Angst vor dem Virus haben und nur noch vor Bildschirmen abhängen und es gar keine zwischenmenschlichen Kontakte mehr gibt und so weiter. Und ja, ich sehe da schon gewisse Parallelen. So, und ich sage ganz ehrlich, ich fühle schon so eine krasse Isolation so zwischenmenschlich und ich glaube auch, das macht was, auch mit Kindern, die jetzt groß werden in so einer Zeit, das macht auch Misstrauen, das macht auch Angst untereinander, voreinander. Also ich habe genauso viel Angst vor diesen Folgen wie vor dem Virus selber, sage ich ganz ehrlich, weil ich glaube, das spaltet gerade extrem. muss euch jetzt noch was erzählen, worüber ich vor kurzem mit einer Freundin gestritten habe. Letzte Notiz. Überschrift. Noch ein Backlash. Oder sind wir wirklich alle gleich? Also, wo fange ich an? Sie meinte, vor 3-4 Jahren hat sie das alles noch gar nicht interessiert. Ja, weil es schien ja selbstverständlich, Emanzipation. Und dass wir als Frauen doch auch alles machen können. Und ja, sie hat gesagt, läuft doch und ist doch okay. Muss man jetzt echt nicht so einen Aufriss machen. Arbeiten gehen, ohne Erlaubnis des Gatten. Seit 1959. Toll. In der Schweiz dürfen wir wählen. Seit 1971. Toll. Innerhalb der Ehe dürfen wir nicht vergewaltigt werden. Seit 1997. Toll. Toll. Apropos arbeiten. Da merkte sie dann nämlich plötzlich, hä? Meine männlichen Kollegen verdienen ja tatsächlich mehr. Das kann doch gar nicht sein. Wurde immer gesagt. Nee, nicht mehr. Wurde immer gesagt. Von wegen. Das ist noch immer. Und das wissen alle. Und es ist erschreckend. Was aber fast noch erschreckender ist, und jetzt kommt das, was sie mir gestanden hat, und ich konnte es echt nicht glauben. Und zwar, wie sie manchmal, wenn da eine Frau ihre Chefin ist, wie sie dann denkt, aha, ist ja eine Chefin. Also, dass sie sich selbst dabei ertappt, wie sie das irritiert, dass das eine Frau macht und nicht ein Mann. Hä? Also, das, in welchem Zeitalter sind wir? Das ist, dass sie das noch ungewöhnlich findet, das scheint so verankert zu sein. Das ist so verankert. Furchtbar. Ja, und das ist im Kopf. Und manchmal, und das finde ich wirklich krass. Ja, aber sie hat es tatsächlich einfach gesagt, dass sie sich manchmal sicherer fühlt, wenn es ein Mann ist, der da etwas sagt wie: Hier bin ich. Und ich leite jetzt diesen Workshop. Ja, und nicht eine Frau. Weil die wird dann unsicher. Das ist doch furchtbar. Und dann noch die Angst, und da ist mir wirklich der Kragen geplatzt, in unserem Beruf, dass man dem ja dann noch gefallen muss. Und dann fällt die wieder zurück und ist dieses auszubeutende Frauentierchen. Ey, das ist doch einfach nur krass. Verdammt nochmal! Man braucht Ausdauer, ja. Hartnäckigkeit, Nerven, ja. Man darf auch nicht dünnhäutig sein. Man darf auch nicht enttäuscht sein, wenn man Dinge nicht schnell durchsetzen kann oder wenn man auch selber nicht immer all das, was man sich so vornimmt, erreicht. Aber kein Aber. Es war mir immer wichtig, nicht zu denen zu gehören, über die bestimmt wird, sondern selber zu denen zu gehören, die mittun an der Gestaltung der Gesellschaft. Wann ist ein Tag ein guter Tag? Wenn Vorhaben, die mir besonders wichtig sind, tatsächlich auch klappen, wenn ich dafür Mehrheiten gewinnen kann, das ist ja immer das Entscheidende, wenn ich für Projekte, die mir wichtig sind, überzeugen kann. Und wann ist ein Tag ein richtig guter Tag? Also ein richtig guter Tag ist, wenn man Dinge, die einen ärgern, die einen auf der Zunge liegen, aussprechen konnte. Reden ist für Demokraten ja quasi sozusagen die Therapie oder diskutieren. Aber da man eh immer nach Hause geht mit dem Gefühl, es ist noch so viel zu machen und so, dann ist man ja eh nie fertig. Man kann stolz nach Hause gehen und sagen, heute habe ich richtig was geschafft, heute habe ich da echt einen Punkt gemacht. Ja. Es gibt natürlich Tage, wo ich sage, naja, das ist vielleicht jetzt ein bisschen unglücklich gelaufen oder es ist nicht ganz so. Aber letztlich macht es mir immer noch Spaß und es wird wertgeschätzt, ich bekomme sehr viele positive Rückmeldungen. Insofern fällt es mir auch, sag ich mal, leicht, das zu leisten. Keine Ahnung, was ist ein guter Tag, wenn ich, ja, ganz ehrlich, wenn ich irgendwie meinen Tag so viel zu tun hatte, dass ich Corona vergessen habe, dass ich vergessen habe, was es für Probleme auf der Welt gibt, dass ich einfach mich ziemlich busy gefühlt habe, weil ich viel zu tun hatte und das Gefühl habe, dass ich die Welt verändere, weil ich da 1,5 Stunden irgendeinen Scheiß auf der Bühne spiele, am Abend nach Hause komme, direkt einschlafe, weil ich so kaputt bin und ja so viel getan habe. Ja, das ist ein guter Tag, aber sorry, was soll das? Naja, ich weiß nicht, doch, ich glaube eigentlich schon. Natürlich habe ich meine Kriterien, die für mich einen Tag schön machen und die sind dann doch auch, obwohl ich mir der ganzen Scheiße bewusst bin, ein Stück weit unabhängig davon, weil ich glaube, sonst könnte ich hier nicht stehen. Und das hat dann wiederum viel mit Menschen zu tun, mit denen ich gerne zusammen bin und die für mich einen Tag schön machen mit mir zusammen. Und dann gehört da natürlich sowas dazu, wie eine ganze Nacht durchtanzen kann und so. Und ich bin mir bewusst, dass das alles fucking Privilegien sind und trotzdem können die mir einen schönen Tag machen. Also es sind schon ganz konkrete Erfolge, die mich erfüllen, aber natürlich gibt es auch den Spaß am politischen Wettbewerb. Ne? Natürlich ist da auch immer ein Stück, es hat auch was mit Spielen zu tun, mit der Frage, wie überzeuge ich Menschen und wie komme ich eigentlich zum Ziel, mit wem kann ich das machen. Also es ist eine sehr vielfältige Aufgabe. Ich finde diese zunehmende Auseinandersetzung eigentlich auch ganz in Ordnung, also weil ich selber gerne diskutiere. Ne? Also hat man endlich... Nee, pessimistisch bin ich nicht, sonst würde ich das ja auch gar nicht machen. Obwohl man wahrscheinlich manchmal einen Grund hätte. Ne? Es folgt eine Art Nachspiel, das ein Prolog werden möchte. Also ich fand das im letzten Sommer ganz nett. Da hatten wir ja ein paar sehr, sehr schöne, warme Tage. Es war so heiß und da kamen die Kinder aus der betreuten Grundschule zu mir und sagten, du bist doch die Bürgermeisterin. Und wir möchten so gerne hier ein Schwimmbad. Und also sie wussten ganz genau, dass sie mit ihrem Wunsch... dann zu mir kommen und ich musste ihnen leider natürlich sagen, dass ich das nicht erfüllen kann, aber es war trotzdem sehr nett und sie haben meiner Meinung nach da auch schon ein Stück Demokratie verstanden, weil sie sind dann ja gekommen. Es wird hier häufig auch gesagt, ja, Grundschule, die sind noch zu klein, aber ganz im Gegenteil. Also auch Grundschüler müssen schon lernen, Verantwortung zu übernehmen und das muss man ja schon im Kindergarten beginnen. Und Demokratiebildung als Unterrichtsfach, das wäre wirklich mein Traum, dass Kinder lernen, ihre Welt zu gestalten. Andrea Franke-Böckmann, geboren 1973 in Arolsen. Sie ist Lehrerin an der städtischen Grundschule Klint in Braunschweig, einer offenen Ganztagsschule. Zum Schulbezirk gehören überdurchschnittlich viele Kaufhäuser und Einzelhandelsgeschäfte, der innerstädtische Prostitutionsdistrikt, vielfältige Gastronomiebetriebe sowie teilweise ambitioniert sanierte Altstadtstraßenzüge und Gründerzeitvillen. Kinder aus ganz unterschiedlichen Familien. Wir haben hier eine ganz breite Spanne. Das ist ganz, ganz spannend und toll bei uns. Und wir haben ganz viele Nationalitäten, ganz viele Religionen oder auch Nicht-Religionen. Und wie friedlich die miteinander leben. Und wenn man das mehr leben könnte und das auch fortgeführt wird bis in die Oberstufe, ich glaube, da würde man für die Zukunft ganz, ganz viel gewinnen. Ganz viel Friedensbildung. Ja, in die Schulen! Es war nicht unverbreitet, diese Haltung, naja, dass Politik und Demokratie so wahnsinnig komplex ist, dass das für kleine Kinder nicht vermittelbar ist. Das konnten wir uns ja nicht vorstellen und haben dann kleinere Forschungsprojekte initiiert, wo wir dann mit Planspielen in die Grundschulen hineingegangen sind und Kinder beobachtet haben, wie sie damit umgehen und dann doch festgestellt haben, dass gerade mit solchen Planspielen und auch mit kleineren Unterrichtseinheiten, angepasst auf das jeweilige Altersniveau, sehr wohl eben dann auch komplexe Politikvermittlungsprozesse an Grundschülerinnen und Grundschüler vermittelt werden können. Das Ganze heißt Schülerparlament, was wir hier machen. Die machen es richtig. Wir treffen uns einmal im Monat. Wir versuchen, unsere Schule mit Regeln nicht zu überschwemmen, sondern einfach die Regeln kleiner zu machen, aber auch so, dass unsere Schule nicht so viele Probleme hat. Also, dass wir eben wissen, was wir machen sollen und dann nicht einfach was falsch machen und ja, also die Schule ohne Hindernisse versuchen. Wir gehen manchmal zum Schulleiter und haben auch, das habe ich letztens mit Yolanda geschafft, was durchzusetzen, nämlich vorne unsere Schülerparlament-Pinnwand. Die haben wir nun, die brauchen wir schon und haben das Thema auch schon ein wenig länger hier drin reingezogen und jetzt haben wir die Wand gekriegt. Die Grundschulkinder sind zwischen 6 und 10 Jahren alt. In unserer Klasse sind aus jeder Klasse 2 Leute, die werden gewählt, ein Junge und ein Mädchen. Und weil wir uns nicht versuchen, nicht irgendwie unfair zu wählen, darf jedes Kind geheim wählen. Also er schreibt es auf einen Zettel und wir sammeln die dann am Ende, schreiben wir halt an die Tafel. Und man darf sich nicht selber wählen. Ich mache das gerne, meine Arbeit, aber ich brauche auch nicht die Aufmerksamkeit der anderen in der Klasse. Aber hilft das nicht auch, wenn die anderen eure Arbeit schätzen und sich von euch gut vertreten fühlen? Ja. Also man möchte schon ein bisschen Aufmerksamkeit, aber man will halt nicht, dass alle nur auf einen gucken, weil eigentlich macht das die ganze Schule, nur wir versuchen es hier zusammenzufassen. Wir tragen das dann auch immer in den Klassen noch vor. Ja. Damit auch unsere ganze Schule von unseren Ideen was weiß. Ja. Wir machen jetzt halt auch und gucken so, wo wir noch was dann verbessern können an der Schule, damit sich die Kinder hier wohlfühlen können. Und nicht sagen, oh Mann, wie blöd ist die Schule, die Toiletten sind verstopft, oh Mann, unsere Klassensprecher, die machen nichts. Es soll sich kein Kind hier in der Schule abquälen, nur weil es zum Beispiel nicht auf die Toilette geht, weil die einfach so eklig sind. Ja. So eine schöne Arbeit, diese Demokratie. Ja. Dass die Kinder immer dafür kämpfen und dass es für die selbstverständlich ist, dass wir unterschiedlich aussehen und unterschiedliche Hintergründe und Meinungen haben. Und dass man Geduld haben muss für viele Dinge. Ne? Mhm. Eigentlich ist doch alles ganz einfach. Die Kinder vom Schülerparlament haben für sich alles Wesentliche aufgeschrieben. Damit wir gut zusammenleben können, muss einer auf den anderen Rücksicht nehmen. Niemand darf etwas tun, was den anderen stört oder verletzt. Auch Worte können verletzen. Wir respektieren einander. Wir wollen uns stets Mühe geben, mit jedermann höflich und offen zusammenzuarbeiten. Problemen gehen wir nicht aus dem Weg, sondern helfen bei der Konfliktbewältigung. Niemand darf wegsehen, weder Schüler noch Lehrer. Alle Kinder und auch die Erwachsenen sollen sich bei uns wohlfühlen. Lernen, lehren und miteinander leben können. So, jetzt müssen wir das nur noch auf unseren Erwachsenenalltag übertragen. Also privat, gesellschaftlich, global, wie auch immer. Okidoki. Und das Virus. Ja, das Virus. Im Studio wäre ja eigentlich mal ganz schön gewesen, aber nee. Wir sitzen jetzt hier. Ist die Welt so sehr anders geworden, wie wir es befürchteten? Ist die Welt so sehr anders geworden, wie wir es erhofften? Wir wissen es einfach nicht. Aber die Zukunft war schon immer ungewiss, auch vor Corona, oder? Ja, auf jeden Fall. Jo. Ja. Also, fuck you, Virus. Genau, Mann. Ja. Ja. Ist die Demokratie stabiler aus der Krise hervorgetreten? Oder sind totalitäre Staaten die Covid-19-Krisengewinnler? Demokratie war mal ganz schön, macht aber viel zu viel Arbeit. Du kleines Defetisten-Arschloch. Nee. Demokratie ist schön, macht aber viel Arbeit. Feature von Peter Schanz. Es sprachen Lucia Kotikova, Verena Joost, Linda Potschus. Warte, eine Sekunde, ich bin gleich wieder da. Ich bin wieder da. Cool. Ruth Bosung, Sabi Tajik, Marc Tumbe, Nikolas Sidiropoulos. In O-Tönen waren zu hören die SchülerInnen des Schülerparlaments der städtischen Grundschule Klint in Braunschweig und Luisa Amtsberg, Andrea Franke-Böckmann, Stine Mark, Karin Prien und Waltraud Meyer. Kann es sein, dass das alles Frauen waren? Kann sein, ja. Und wieso waren das alles nur Frauen? Was meinst du mit nur? Ja, es waren doch alles Frauen. Oh ja! Ja. Aber wieso? Wieso nicht? Ton, Markus Freund und Corinna Kammerer. Regie, Friederike Wigger mit Stefan Wiefel. Redaktionelle Mitarbeit, Martina Kote. Redaktion, Joachim Dix. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. 2020.